Well, I've been introduced before. Ich wurde schon vorgestellt. As Robert Tsiakimoto. Als Robert plus Nachname. My last name's pronounced Tsiakimoto. Tsiakimoto. Now that sounds Japanese. Das klingt jetzt japanisch. But as you can see, I'm not Japanese. Aber wie ihr sehen könnt, bin ich kein Japaner. I don't look like Japanese. Ich sehe nicht aus wie ein Japaner. My size is not Japanese. Meine Größe ist auch nicht japanisch. The content of my wallet is not Japanese. Der Inhalt meiner Brieftasche ist auch nicht japanisch. Because every Japanese that I know who travel a lot, denn jeder Japaner, den ich kenne, got a lot of money. Der reist viel und hat auch viel Geld in der Tasche. I am from a very small island. Ich komme aus von einer sehr kleinen Insel. The name of that island is Niue. Der Name der Insel ist Niue. If you have a map that is more than 30 years old, you'll never find it there. Also wenn ihr eine Karte habt, die älter als 30 Jahre alt ist, findet ihr diese Insel nicht. Not because we just exist. Nicht weil wir nicht existiert hätten. But some people, maybe Captain Cook and some French explorers. Aber vielleicht waren eben manche Leute, Captain Cook und andere Entdecker, forgot to put us on the map. Haben vergessen, uns auf die Landkarte zu setzen. But I am Niuean by birth. Aber ich bin A Niuean. Ich bin von Niue von Geburt an. And I come from a big family. Ich komme aus einer großen Familie. My father and mother are missionaries for 40 years of their lives. Mein Vater und meine Mutter waren Missionare 40 Jahre lang. There are 13 children in our family. Es gab also 13 Kinder in unserer Familie. If you think that's big, und wenn ihr glaubt, das wäre groß, das wäre only a start for us Polynesians. Das ist für uns Polynesier nur der Anfang. The more children we have, je mehr Kinder es gibt, the better it is. Desto besser. Yeah. My father and mother may, in those days they don't have television. Also damals gab es eben noch kein Fernsehen. So they have time to make children. Also hatten sie Zeit, um Kinder zu machen. Television stopped people from making children, you know? Und das Fernsehen hat aufgehört mit dieser Bevölkerungswachstum. So we need to get our priorities correct, really. Also wir müssen unsere Prioritäten richtig setzen. My mother came from a family of 19 children. Meine Mutter kam aus einer Familie mit 19 Geschwistern. 15 boys and 4 girls. 15 Burschen und 4 Mädchen. So they know how to make children. Also sie wissen, wie man Kinder macht. My father is part Samoan, which is a different island. Mein Vater ist eben also halb Samoania, also eine andere Insel. And part Niuean, really, where I was brought up. Und teilweise eben Niuean, wo ich auch aufgewachsen bin. My mother bin. Is part European. Meine Mutter ist halb Europäerin. And part Niuean. Und eben teilweise auch von dieser Insel. So I'm made up of spare parts. Also ich bin aus Ersatzteilen zusammengebaut. But I am who I am today because of the grace of God. Aber ich bin, was ich bin heute, durch die Gnade Gottes. And I'm not too sure. Maybe I am the first Niuean that you have met. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht bin ich der erste Niuean, den ihr kennenlernt. And maybe the last one. Vielleicht auch der letzte. But I'm so glad to be here tonight. Aber ich bin sehr froh, heute Abend hier zu sein. Thank you so much for having us. Danke so sehr, dass ihr uns hier haben lassen. And Stefan has rightly say thank you very much to you before. Stefan hat sich schon richtigerweise bei euch bedankt vorhin. And I want to endorse what he said to you. Und ich möchte das bestätigen, was er euch gesagt hat. Thank you very much for your encouragement to the OAC team here in Austria. Danke für eure Ermutigung dem OAC Team gegenüber in Österreich. Evangelism is a very difficult task. We all know that. Evangelisation ist eine sehr schwierige Aufgabe, wir wissen das alle. And we will never be able to do it on our own. Und wir werden das nie alleine machen können. That's why we need people like you. Und deswegen brauchen wir Menschen wie ihr. People who are willing to pray. Menschen, die bereit sind zu beten. People who are willing to be supportive. Und die auch unterstützend sein möchten. In what we're seeking to do. In dem, was wir versuchen zu tun. We are aiming to achieve one goal together. Wir versuchen gemeinsam ein Ziel zu erreichen. And that is to reach Austria for Jesus Christ. Und das ist Österreich für Jesus Christus zu erreichen. And we can do it together. Und wir können es zusammen tun. Open Air Campaigners. Die Open Air Campaigners is now established in 22 countries in the world. Gibt es jetzt in 22 Ländern weltweit. Just recently we accepted Russia. Kürzlich haben wir Russland auch mit hineingenommen. As an established country of OAC. Also aufgenommen als etabliertes Land von OAC. The work has been going on there for a long period of time. Das Werk gibt's aber dort schon längere Zeit. It's taken a long time for us to finally be registered in government. Und es hat uns sehr lange Zeit braucht, um dort registriert zu werden oder von den Behörden. We've also been just on the process of registering in Mexico. Wir sind auch gerade im Prozess dabei, in Mexiko Anerkennung zu finden. But wherever you go, aber wo immer man auch hingeht, people, whether it be Russia or Mexico, ob jetzt Mexikaner oder Russen, New Zealand or any country in Europe, Neuseeland oder irgendein europäisches Land, there's one simple and basic need of humanity. Es gibt eine und grundsätzliche, ein grundsätzliches Bedürfnis der Menschheit. In fact, it's a basic problem that all humanity faces. Das ist ein grundlegendes Problem, das die ganze Menschheit hat. And that is the problem of sin. Und das ist das Problem der Sünde. But there's one good news. Aber es gibt eine gute Nachricht. We have a message that deals with the problem of sin. Wir haben eine Botschaft, die mit dem Problem der Sünde umgeht. We have a Savior, einen Erretter. Jesus Christ. Jesus Christus. That we all know, den wir alle kennen. And we preach so well in the four walls and the confinement of our churches. Und wir predigen das auch so gut in den vier Wänden unserer Gemeinden. And there's nothing wrong with that. Und da ist auch nichts Falsches daran. There's a place for that. Es gibt einen Platz dafür. But you see, we're living in a continent. Aber seht ihr, wir leben auf einem Kontinent. And perhaps here in Austria, I'm not too sure. Und vielleicht hier in Österreich, ich bin mir nicht sicher. The statistics that we saw on the screen tonight. Aber die Statistik, die wir heute Abend auf dem Bildschirm gesehen it's haben, quite telling in terms of where things are heading as far as Europe is concerned. Ist ziemlich deutlich in dem, ja, wo sich Europa hinbewegt. And I don't want to be negative here tonight. Und ich möchte heute Abend nicht negativ wirken. But the reality is, aber die Realität that ist, very few people today are attending our churches. Dass nur sehr wenige Menschen heutzutage unsere it Gemeinden happens besuchen. In New Zealand. Es passiert in Neuseeland. We have a population of 4 million people. Wir haben dort 4 Millionen Menschen. We have 17 million sheep. 17 Millionen Schafe. We have more sheep than people. Also mehr Schafe als Menschen. Less than 15% of our population go to church on Sunday. Weniger als 15% gehen in eine Kirche. Less than 12% of our population, according to government statistics. Und das ist eben der Statistik zufolge weniger als 12% are born again Christians. Sind wiedergeborene Christen. If that is the case, wenn das der Fall ist, then we have a mission field, dann haben wir ein Missionsfeld, then we have a challenge, eine Herausforderung, to take the simplicity of the gospel, die Einfachheit des Evangeliums that zu nehmen, we know so well, das wir so gut kennen, believe so well, und so sehr glauben, teach so well, und so gut in predigen a confinement auch, of a great place like this, in einem geschlossenen Raum wie diesem, and take that dass wir das herausnehmen to the people who perhaps find it difficult to come here. Ja, und zu den Menschen bringen, die es vielleicht schwierig finden, hierher zu kommen. And tell them that Jesus loved them. Und ihnen sagen, dass Jesus sie liebt. That is the challenge, das ist die Herausforderung, that you and I are facing today. Die du und ich, die wir uns, der wir uns entgegensehen. We thank God for the people who have given their lives, wir danken Gott dafür, für die Menschen, die ihr Leben gegeben haben. Also in the work of Open Air Campaigners. Also auch in der Arbeit von AOC. To get us to where we are today. Die uns eben dahin gebracht haben, wo wir heute stehen. It cost so many people. Es hat so viele Menschen gebraucht. And so is all of us here. Und alle von uns. The reason why you're here. Der Grund, warum ihr hier because seid, somebody paid the price. Ist, weil jemand einen Preis bezahlt hat. But the greatest price ever been paid. Der größte Preis, der je bezahlt wurde. It's the sacrifice of Jesus Christ at Calvary. Das Opfer Jesu Christi auf Golgatha. I wonder tonight if you could please turn with me. Bitte blättert, schlagt mit mir auf. And I just want to bring a few thoughts from Scripture. Und ich möchte ein paar Gedanken aus der Schrift bringen. And on the screen you'll have what I'm going to quickly highlight to you tonight. But we're going to look at Nehemiah chapter 2. Nehemiah Kapitel 2. So if you have your Bible with you tonight, also wenn ihr eure Bibeln mit habt heute Abend, turn with me to Nehemiah chapter 2. Blätter zu Nehemiah Kapitel 2. And we're going to look from verse 1 to verse 9. Von Vers 1 bis Vers 9. Nehemiah chapter 2 verses 1 to 9. Also Nehemiah 2, 1 bis 9. Let me find it first. Here we go. Nehemiah chapter 2 verse 1. This is what my Bible says this. Vers 1, meine Bibel heißt in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes. Und es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des König Artaxerxes. Where wine was brought for him. Als Wein vor ihm stand. I took the wine. Da nahm ich den Wein and gave it to the king. Und gab ihm den König. I had not been sad in his presence before. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. So the king asked me, und der König sagte zu mir, why does your face look so sad? Warum sieht dein Gesicht so traurig aus? You are not ill. Du bist doch nicht etwa krank? This can be nothing but sadness of heart. Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. I was very much afraid. Da bekam ich einen furchtsamen Schrecken. But I said to the king, und ich sagte zum König, may the king live forever. Der König lebe ewig. Why should my face not look sad when the city where my fathers are buried lies in ruins? Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wodurch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter verödet daliegt? And its gates have been destroyed by fire. Und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. The king said to me, "What is it you want?" Und der König sagte zu mir, um was also bittest du? Then I prayed to the God of heaven. Da betete ich zu dem Gott des Himmels. And I answered the king. Und ich sagte zum König, "If it pleases the king." Wenn es dem König gefällt. And if your servant found favor in your sight. Und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist. Let him send me to the city in Judah. So wollest du mich nach Juda senden. Where my fathers are buried, so that I can rebuild it. Zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Then the king with the queen sitting beside him. Da sagte der König zu mir und die Königin saß neben ihm. How long will your journey take? Wie lange wird deine Reise dauern? And when will you get back? Und wann wirst du zurückkehren? It pleased the king to send me, so I set a time. Und es war wohlgefällig vor dem König, so dass er mich sandte und ich gab ihm eine Zeit an. I also said to him, und ich sagte zum König, if it pleases the king, wenn es dem König gefällt, may I have the letters to the governors of the Trans-Euphrates? Dann gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes. So that they will provide me safe conduct until I arrive in Judah. Damit sie mich durchziehen lassen bis nach Juda. And may I have the letter to Asaph? Dazu einen Brief an Asaf, keeper of the king's forest, den Hüter über den Forst des Königs. So he will give me timber to make beams for the gates of the citadel. Damit er mir Holz gibt, dass ich die Tore der Burg, die zum Tempelhaus gehört, aus Balken bauen kann. By the temple and for the city wall. Und für die Mauer der Stadt. And for the residence I will occupy. Und für das Haus, in das ich einziehen will. And because the gracious hand of my God was upon me. Und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. The king granted me my request. Yeah, I have that. Let's pray. Dear Lord, these words can just mere empty words. Lieber Herr, diese Worte können nur leere Worte sein. Without the presence of your Holy Spirit. Ohne die Gegenwart deines Heiligen Geistes. Speaking to us right now. Der zu uns spricht in diesem Augenblick. We pray that you'll minister to us. Wir bitten, dass du uns dienst. As we look at your word this evening. Wenn wir dein Wort heute Abend betrachten. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I have asked the question before. Ich habe die Frage schon gestellt. What is the greatest challenge that we face today? Was ist die größte Herausforderung, der wir uns heute gegenüber sehen? And I don't know what is the greatest challenge that you are facing today as far as Austria is concerned. Und ich bin mir nicht sicher, was eure größte Herausforderung in Österreich ist. But let me give you a very quick summary, if you like. Aber lasst mich euch eine kurze Zusammenfassung geben. Of what I really believe the challenge that you and I are facing today. Wovon ich glaube, dass es wirklich die größte Herausforderung für uns ist. And that is this. Das ist Folgendes. How can we take the gospel message of Jesus Christ? Wie können wir das Evangelium von Jesus Christus? And communicate that to a world. Nehmen und einer Welt kommunizieren. That is very secular. Die sehr säkular ist. And really pluralistic in all this thinking. Und pluralistisch in all ihrem Denken. And very humanistic in the way they look at things. Und sehr humanistisch in der Art und Weise, wie sie Dinge ansieht. Is really what is happening in my country. Und das ist wirklich das, was in meinem Land passiert. It's happening all the time. Was die ganze Zeit über passiert. New Zealand, in fact, in the last United Nations survey. Also in Neuseeland in der letzten Umfrage der Vereinten Nationen. Was rated second behind Switzerland as the second most secular country in the world. Wurde Neuseeland die Nummer 2 gleich nach der Schweiz von dem. That is an amazing challenge. Der Länder, die am meisten säkularisiert sind. Das ist eine große Herausforderung. Was found in the principles of God had drifted so far away from where God was. Ein Land, das in den Prinzipien Gottes gegründet wurde, so weit von Gott weggekommen ist. We're living in a country there's so much pluralistic that are happening. Wir leben in einem Land, wo so viel pluralistische Sachen passieren. And maybe it's the same here in Austria. I'm not too sure. Vielleicht ist es in Österreich genauso. They're telling you today to believe all sorts of stuff. Sie sagen euch alles Mögliche, was ihr glauben sollt heutzutage. And I believe the danger that you and I are facing today, and this is my personal conviction. Und ich glaube, das ist meine persönliche Überzeugung, die Gefahr, der wir uns heute gegenüber sehen. It is not because we're not believing something. Ist nicht, weil wir etwas nicht glauben. The danger that we're facing today is. Sondern die Gefahr, der wir uns heute gegenüber sehen. That we are just believing anything that comes around. Dass wir alles glauben, was uns begegnet. We're just believing anybody who comes and say this is the right way. We believe that. Wir glauben jedem, der daherkommt und sagt, das ist der richtige Weg. Wir glauben ihm. So we're living in a very pluralistic society. Also in einer sehr pluralistischen Gesellschaft. You're not allowed to say anything against someone else, otherwise you offend them. Man darf überhaupt nichts mehr gegen jemand anderen sagen, sonst ist man findet man Anstoß. Perhaps we are too concerned about being politically correct. Wir sind so sehr damit beschäftigt, politisch korrekt zu sein. That we have really lost the uniqueness of our message. Dass wir die Einzigartigkeit unserer Botschaft verloren haben. And that is to share the gospel of Jesus Christ. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. And that is challenging humanity to come to repentance. Und die Menschheit herauszufordern, zur Buße zu kommen. That's part of being pluralistic that I agree with. Es gibt einen Teil des Pluralismus, dem ich zustimmen kann. Only when it comes to food. Wenn es ums Essen geht. Because I like Chinese food. Denn ich mag chinesisches Essen. And I like Indian food. Und indisches. And I like New Zealand food. Und neuseeländisches Essen. And I like Austrian bread. Und österreichisches Brot. Oh, I love Austrian bread. Ich liebe österreichisches Brot. And I've had a lot of Austrian bread in the last few days. Und ich hatte viel österreichisches Brot zu mir genommen. So that's the only pluralistic part of life that I stand to agree with. Also das ist der einzige pluralistische Teil des Lebens, zu dem ich stehen kann. And we're also living in a time, you see, we are leaning too far away from the principles of Scripture. Und wir leben auch in einer Zeit, wo wir uns zu sehr von den Prinzipien der Schrift entfernt haben. We're no longer taking faith seriously. Wo wir den Glauben nicht mehr ernst nehmen. Even in the church. Sogar in der Gemeinde. And I've seen it happen times and times again. Und ich habe es immer und immer wieder erlebt. We're no longer taking God for His word. Also wir glauben Gott nicht mehr in seinem Wort. Wir tendenzieren dazu, Kompromisse einzugehen. Und die Schrift sagt aber, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Freunde, ich glaube das wirklich. Dass Gott souverän ist und dass er allmächtig ist. Dass er mächtig ist. Some years ago, I was interviewed by a radio station. Vor einigen Jahren wurde ich von einem Radiosender interviewt. Not because I was popular. Nicht weil ich so populär wäre. But because they had run out of stuff to fill their programs. Oder weil sie nichts mehr hatten, um ihr Programm zu füllen. So they called me for an interview. Also sie haben mich auf jeden Fall hereingerufen, um ein Interview zu machen. Über Straßenevangelisation. And they said to me, "How long have you been doing this?" Und sie haben mich gefragt, wie lange machen Sie das schon? And I said, "I've been doing it for about 20 odd years." Und ich habe gesagt, ein bisschen über 20 Jahre. And they said, "That long?" So lange? And you still survive? Und sie sind immer noch am Leben? The guy said, "What is your secret, sir?" Und sie haben gesagt, was ist ihr Geheimnis? I said, "I don't have any secret." Ich habe gesagt, ich habe kein Geheimnis. But I really believe this. Aber ich glaube eines. The reason that keeps me going. Der Grund, warum ich immer weitermache. I strongly believe ist, weil ich ganz fest glaube, God is powerful enough, dass Gott mächtig genug ist, to change any human being. Um jedes menschliche Wesen zu that verändern. Is the reason why I continue to do this. Das ist der Grund, warum ich weitermache. God has the power, Gott hat die Macht, to change lives. Um Leben zu verändern. I've seen God change prisoners. Ich hab gesehen, wie Gott Gefangene verändert hat. I've seen God change a man who threatened to kill me. Ich habe gesehen, wie Gott einen Menschen verändert hat, der gedroht hat, mich umzubringen. Not so long ago. Ich habe dem Burschen erzählt, noch nicht so lange her. I was preaching in this particular town in New Zealand. Ich habe in einer Stadt in Neuseeland gepredigt. This is only about 3 years after I joined the ministry. Das war ungefähr 3 Jahre, nachdem ich diesem Dienst beigetreten bin. And this man came to me. Und dieser Mann kam auf mich zu. After I was packing up and ready to go home. Ich habe schon zusammengepackt, wollte nach Hause and gehen. He said, "I want you to get out of your car." Und er hat gesagt, ich möchte, dass du aus dem Auto aussteigst. When I stood there in front of him. Und als ich da so stand vor ihm. He said, "What are you doing here?" Hat er gesagt, was machen Sie hier? I said, "I've just finished a Christian program." Ich bin gerade mit einem christlichen Programm fertig. To me, "This is my area." Und er hat gesagt, das ist mein Gebiet hier. "I don't want you to come back here again without my permission." Ich möchte nicht, dass Sie hierher kommen ohne meine Erlaubnis. I said, "That's very interesting, sir." Und ich habe gesagt, das ist aber sehr interessant, because mein Herr. I was just given the authority by the city council. Denn mir wurde gerade die Erlaubnis gegeben vom Stadtrat. I won't mention the words that he mentioned about the city council anyway. Ich möchte es nicht wiedergeben, was er über den Stadtrat gesagt hat. "This is my area." Aber er hat gesagt, das ist mein Bezirk. "If you want to come back here, you ask me. I'm the boss." Wenn Sie hierher kommen möchten, müssen Sie mich fragen. This man has got tattoos all over his face. Und er hatte Tätowierungen über sein ganzes Gesicht. He said, if you don't come and ask me permission. Und er hat gesagt, wenn Sie nicht kommen und mich um Erlaubnis fragen, pull out the gun, dann werde ich ziehe ich die Pistole. Double barrel shotgun, and he pointed at my face. Und das war so eine doppelläufige Pistole, hat sie mir and ins Gesicht gehalten. He said, if you don't ask me permission again, I'm gonna blow you to kingdom come. Und er hat gesagt, wenn Sie mich nicht um Erlaubnis fragen, dann blase ich Sie direkt in Ihr Himmelreich. Und ich bin da gestanden. I said quietly in my heart, "God, if I die tonight, tell my wife I love her." Und ich habe gesagt in meinem Herzen, Gott, wenn ich sterbe, sag meiner Frau, dass ich sie liebe. I nearly wet my pants at the same time. Ich habe mich fast angemacht gleichzeitig. I was so scared. Ich habe so Angst gehabt. But see, the fact is this. Aber die Tatsache ist die. God still wants me to be here because if I was shot on the day, I wouldn't be preaching tonight. Right? Dass Gott möchte, dass ich hier bin, denn wenn er mich damals erschossen hätte, würde ich heute nicht hier sein. Er hat immer noch eine Mission für mich. God wants me to be here. Und solange Gott will, dass ich hier bin, I thank God for that privilege. Danke ich Gott für dieses Vorrecht. Let me quickly highlight some principles before I finish with us tonight. Ich möchte ein paar Prinzipien hervorheben. If you look at Nehemiah chapter 2 that we just read together. Wenn ihr Nehemiah Kapitel 2 anseht, das wir gelesen haben. Diese Schriftstelle war eine unglaubliche Ermutigung für mein Herz. Nehemiah was a man who was he's not a theologian. Nehemiah war kein Theologe. He's just a civil engineer, in fact. Er war eigentlich nur ein Zivilingenieur. But he's a man who really took tremendous risks. Aber er war ein Mann, der unglaubliche Risiken einging. And he was amazingly bold. Und er war sehr mutig. He asked the king. Und er hat den König gefragt. For certain things. Um gewisse Dinge hat er ihn gebeten. Let me just write some things there. Let me just highlight some of these things. The first thing I want to leave with you tonight is this. Das erste, was ich hervorstreichen möchte. You see, Nehemiah was a man of tremendous burden. Nehemiah hatte unglaubliche Last zu tragen. If you look at chapter 4, wenn ihr euch Kapitel 1, Vers 4 ansieht, and also later on in chapter 2, und auch später in Kapitel 2, when Nehemiah heard the message, wenn als Nehemiah die Botschaft hörte, from one of his brother from Judah, also aus, von einem seiner Brüder aus Judäa, he cried. Hat er geweint. So Nehemiah cried when he heard the bad news about his family and about his people. Also Nehemiah hat geweint, als er die schlechte Nachricht über seine Familie und über sein Volk hörte. He had a tremendous burden for his people. Und er hatte eine unglaubliche Last für sein Volk. Friends, here's something I want to ask you. Freunde, es gibt eines, was ich euch fragen möchte. And the question is this: when is the last time that you and I cry for our families who are heading to eternity without Christ? Und die Frage ist die: wann habt ihr zum letzten Mal darüber geweint über eure Familien, die zu einer Ewigkeit ohne Christus entgegengehen? I have friends who are not Christians. Ich habe Freunde, die nicht Christen sind. I have family members who are not Christians. Ich habe Familienmitglieder, die nicht Christen sind. I have people that I know of who are just one heartbeat away from eternity. Und ich kenne Leute, die nur einen Herzschlag von der Ewigkeit entfernt sind. And the question that we need to ask ourselves is this. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: do we have a burden for those people? Haben wir eine Last für diese Menschen? I think they're trying to bring up that on the screen right now. Das soll jetzt gleich erscheinen. Carry on, brother. Further. Here we go. And here's a principle before I move on. You see, und hier ist ein Prinzip. You will never lighten any load until you feel the real pressure within your soul. Du wirst nie eine Last leichter machen für jemanden, wenn du nicht den Druck in deiner Seele spürst. Do you have a burden for Austria? Hast du eine Last? Trägst du eine Last für Österreich? Do you have a burden for the neighbors? Hast du eine Last für deine Nachbarn? Living next to you? Die neben dir wohnen? Do you have a burden for your workmates? Für deine Arbeitskollegen? Do you have a burden for the students that you school with? Hast du eine Last für deine Kommilitonen, die Ladies Mitstudenten? Ladies and gentlemen, the reality is this. Die Realität ist folgende. Tonight they will be there, perhaps. Heute werden sie vielleicht dort sein. And perhaps tomorrow they won't be there. Und hier sein und morgen werden sie vielleicht nicht mehr hier sein. Das ist die Realität des Lebens. Als Nehemiah die schlechte Nachricht von seinen Leuten in Judäa hörte, hat er geweint. Und der zweite Punkt, er war nicht nur ein Mann mit unglaublicher Last, aber auch ein Mann, der gebetet hat. 1, Vers 4 und 2, Vers 4. The Bible says very clearly tonight, die Bibel sagt sehr deutlich, Nehemiah prayed. Nehemiah hat gebetet. He knew exactly what who he need to turn to. Er wusste genau, an wen er sich wenden musste. And I want to ask you a question. What's your prayer life like? Und ich möchte euch fragen, wie ist euer Gebetsleben? You see, Austria is not going to be reached with our tremendous programs. Österreich wird nicht erreicht werden durch unglaublich tolle Programme. Including our Open Air Campaigners program. Auch unsere Open Air Campaigners Programme. Austria is not going to be reached without prayer. Österreich wird nicht erreicht werden ohne Gebet. If you want God to bring revival upon this nation, wenn ihr wollt, dass Gott eine Erweckung bringt in diesem Land, be serious about prayer. Müssen wir ernst sein im Gebet. We must be serious about coming before God before we even preach the gospel. Wir müssen das ernst nehmen, vor Gott zu treten, bevor wir überhaupt das Evangelium verkündigen. You see, when Moses prayed, als Moses betete, the sea was turned into a superhighway. Wurde das Meer in einen Superhighway, in eine Autobahn prayed, verwandelt. Als Daniel betete, the mouths of lions were shut by God. Wurde der Maul der Löwen verschlossen. When many great men of God, including women of God, have passed. Und also viele große Männer und auch Frauen Gottes sind hingegangen. The reality is that God acted. Als sie gebetet haben, hat Gott gehandelt. If you want to see your family's impact for Jesus Christ, und wenn ihr sehen wollt, wie Jesus Christus einen Unterschied in eurer Familie macht, be serious about praying for them. Müssen du und ich ernst sein und wirklich the für sie beten. Principle I want to leave with you tonight is this. Das dritte Prinzip heute Abend. Not only that Nehemiah spent time with God, nicht nur, dass Nehemiah Gott mit Zeit verbracht, mit but Gott he Zeit also verbracht hat, went to the vicinity of the problem. Sondern er ging auch in das Umfeld des Problems. He didn't stay back in Persia and sent the mission team. Er ist nicht in Persien geblieben und hat ein Missionsteam losgeschickt. He didn't say, well, Australia's going to have reached the city next year. Would you like to get a team and go? I'll stay here and I'll pray for you. Er hat nicht gesagt, nächstes Jahr gibt's eben Reach the City in Österreich. Ich bleib hier und schicke ein Team für euch. He didn't do that. Er hat das nicht gemacht. Nehemiah left the comfort of his job and he went all the way back to where his people came from. Und Nehemiah hat die Bequemlichkeit seiner Arbeitsstelle verlassen und ist dort hingegangen, wo seine Leute herkamen. He went to the vicinity of the problem. Er ging in das Umfeld des Problems. He knew exactly what to do. Und er wusste genau, was er tat. He was there, my friends. Weil er dort war. If you want to reach the people, wenn ihr die Leute erreichen wollt, ask yourself the question, where are they tonight? Dann fragt euch doch, wo stehen die heute Abend? Where are they tomorrow? Wo sind sie morgen? Where are they in the weekends? Wo sind sie am Wochenende? If they are on the streets, we need to get there. Wenn sie auf der Straße sind, müssen if wir they are ihnen dort begegnen. Else, we need to go to where they are. Wenn sie woanders sind, müssen wir dorthin gehen. I want to ask you a question. Und ich möchte euch eine Frage stellen. You see, we do a lot of things. Wir tun vieles. Even in the church that I attend. Auch in der Gemeinde, wo ich bin. And perhaps we are hoping that what we're doing in the vicinity of our own churches. Und vielleicht denken wir, vielleicht hoffen wir, dass das, was wir in dem Umfeld unserer Gemeinden tun, jemanden erreichen wird. And we're just like little soldiers sitting on this side. Und wir sind so wie kleine Soldaten, die auf der Seite stehen. Firing our missiles from here. Die Geschosse von hier wegschießen. And closing our eyes and hoping they'll hit the target over there. Und die Augen verschließen und hoffen, dass die Geschosse irgendwo treffen. Ladies and gentlemen, the church cannot afford to keep away from the people. Aber die Gemeinde kann es sich nicht leisten, sich fernzuhalten von den Menschen. We as a ministry are not afforded to just stay away from the people. Wir als Dienst können es uns nicht leisten, wegzubleiben von den Menschen. Nehemiah went back. Nehemiah ging zurück to Jerusalem. Nach Jerusalem. He saw the problem. Er hat das Problem gesehen. He knew how to fix it. Er hat gewusst, wie man es repariert. Because he was there. Weil er dort war. Let me give you a very quick illustration. Eine kurze Illustration dazu. Some years ago, vor ein paar Jahren. In fact, about 5 years ago, I was in Fiji. Vor 5 Jahren war ich in Fiji. And our staff and I decided we'll go down on Friday evening to do an open air. Und das Team und ich, wir am Freitagabend haben wir entschieden, wir gehen with runter auf die Straße mit vielen Jugendlichen auf der Straße. But on our way down, I really felt that we need to go somewhere else. Aber auf dem Weg dorthin hatte ich das Gefühl, wir sollten woanders hingehen. Because back in New Zealand I saw a program. Weil in Neuseeland hatte ich ein Programm gesehen. About this particular street where a lot of the prostitutes. Über eine gewisse Straße, wo viele Prostituierte waren. They work in this particular street. Die arbeiten dort auf dieser Straße. So I said to our staff, we need to go there. Also habe ich unserem Team gesagt, wir gehen dorthin. He looked at me. Er hat mich angesehen. And he gave me that very strange look. Und diesen sehr eigenartigen Blick gegeben. He said, you sure? Und er hat gesagt, bist du sicher? I said, yeah. Ich sage, ja. We're gonna go to where the prostitutes are. Wir gehen dorthin, wo die Prostituierten sind. And he looked at me again, he said, are you sure? Und er hat gesagt, bist du dir ganz sicher? I said, yeah, we're going right there. Ja, wir gehen genau dorthin. We were using the taxi. Und wir haben ein Taxi benutzt. And the taxi driver, who is not a Christian. Und der Taxifahrer war kein Christ. He said to me, are you sure? Und er hat gesagt, sind Sie sicher? He said to me, sir, you are a reverend. Er sagt, Herr, Sie sind doch Geistlicher. And you want to go there? Und Sie wollen dorthin gehen? I said, yeah. Ja. He said, well, I'm not prepared to go there. Und der Taxifahrer hat gesagt, aber ich bin nicht bereit, and dorthin zu fahren. That you go there. Und ich empfehle Ihnen auch nicht, dorthin zu gehen. I said, that's okay. Dann habe ich gesagt, ist in Ordnung. If I give you an extra $5, will you take us there? Wenn ich Ihnen $5 extra gebe, bringen Sie uns dann he hin? Said, okay. Dann habe ich gesagt, okay. So he took us there. Also hat er uns hingefahren. And he said, are you so sure about this? Und er hat immer wieder gesagt, sind Sie sich da ganz sicher? I said, of course. Natürlich. So I hop out. Also ich steige dann aus. Our staff member stayed in the taxi. He said, you go, I'll pray. Der Teammember haben gesagt, du geh, wir bleiben im Auto und beten. Mind you, he's only been in the ministry for 2 months. Aha, aber er war erst zwei Monate in dem Dienst. So he said, I'll stay here and pray. Und er sagt, ich bleib hier und bete. And the taxi driver says, you need prayer. Und der Taxifahrer sagt, Sie brauchen Gebet. This is a Hindu who said to me, you need prayer. Und das ist ein Hindu, der zu mir gesagt hat, Sie brauchen so Gebet. So they both sit there while I got out of the car. Also beide bleiben sitzen, ich steige aus. And there are about 18 or 19 or nearly 20 women on this street. Und ungefähr 20 Frauen entlang and dieser men. Straße und auch Männer. And as I hop out of the car. Und als ich da aussteige. There's about 15 of them. Gibt es ungefähr 15, die sich versammeln. They offered me their prizes. Die haben sich mir angeboten. They said, we are available to you. Die haben gesagt, wir sind da für dich. You can get me cheap tonight. Du kannst mich heute Abend billig and haben. Then I said, ladies, und dann habe ich gesagt, meine Damen, I'm not here to use your service. Ich bin nicht hier, um ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. I'm here with a message. Ich bin hier mit einer Botschaft. And they're all quiet. Und die waren alle ganz still. And then I said, I'm here to tell you about Jesus. Und ich habe gesagt, ich bin hier, um euch von Jesus zu erzählen. And I begin, as I talk for about 5 minutes, I begin to see the tears. Und ungefähr nach fünf Minuten habe ich die ersten Tränen gesehen. And I asked one of the women. Und ich habe eine der Damen gefragt. I said, madam, can I ask you a question? Kann ich Sie was fragen? Why are you here? Warum sind Sie hier? And she said this, and I'll never forget this. Und sie hat Folgendes gesagt, und ich werde es nie vergessen. She said, "Sir, sie hat gesagt, if I don't come here, wenn ich nicht hierher komme, who will feed my children? Wer wird meine Kinder füttern?" Friends, if we stay away from people like that, Freunde, wenn wir uns fernhalten von solchen Menschen, who will reach them for Jesus Christ? Wer wird sie für Jesus Christus erreichen? If the church stay away from people whom Jesus died for, wenn die Gemeinde sich fernhält von Leuten, für die Christus gestorben ist, who will tell them that God loves them? Wer wird ihnen sagen, dass Gott sie liebt? Because the reality is Jesus died for people like that. Denn die Realität ist, dass Jesus für solche Menschen gestorben ist. And it's true. Und das ist wahr. Because he loves them. Weil er sie liebt. Jesus and Nehemiah went to the vicinity of the problem. Nehemiah ging also in das Umfeld dieses Problems. And he saw what he needed to do. Und er sah, was zu tun war. But can I quickly bring this to a conclusion by saying this? Ich möchte das zusammenfassend. Not only that, but Nehemiah also had a sense of hope. Sagen, dass Nehemiah auch so ein Gefühl der Hoffnung hatte. This man had a sense of hope that a job can be done. Er hatte so ein Gefühl der Hoffnung, dass diese Arbeit getan werden konnte. If you look at chapter 2 verse 20, you'll see those verses that talks about the man who knew that God can help him to complete the task. Wenn ihr Kapitel 2 Vers 20 lest, dann seht ihr eben, dass da ein Mann war, der wusste, dass Gott das vollbringen kann. Friends, if you and I are going to reach this country for Jesus Christ, wenn ihr dieses Land für Jesus Christus erreichen wollt, we got to stop making excuses. Müssen wir aufhören, Entschuldigungen zu machen. We have the most powerful message on earth. Wir haben die mächtigste Botschaft weltweit. And for some reason we're making excuses about it. Und aus irgendeinem Grund machen wir immer Entschuldigungen. We have the message that will change lives. Wir haben die Botschaft, die Leben verändern. We have the message that will bring people to life. Und eine Botschaft, die Menschen ins Leben führt. We have the message that not only make bad people good. Eine Botschaft, die nicht nur böse Menschen zu guten macht. But the message that will make dead people alive. Sondern eine Botschaft, die Tote lebendig macht. Because when they come to know Jesus. Denn wenn sie Jesus kennenlernen. The Bible says this, they have the hope of all glory. Dann sagt die Bibel, es gibt die Hoffnung der Herrlichkeit. Colossians chapter 1 verse 26. Kolosser 1, 26. Friends, Freunde. You and I have a responsibility. Wir haben eine Verantwortung. But listen, God is with us. Aber Gott ist mit uns. We must never lose sight of that. Wir dürfen das nie aus den Augen verlieren. I met a gentleman just recently when I was traveling to Australia. Ich habe einen Herrn kennengelernt auf dem Weg nach Australien. He's an American, and this guy is very smart man. Ein Amerikaner, ein sehr kluger Mann. Because he's got two doctorate degrees. Er hat zwei Doktortitel. And he's got a doctorate in philosophy as well as psychiatry, I think. Also ein Doktorat in Philosophie und ich denke auch Psychologie. So I was reading a book and he came and spoke to me. Und ich las ein Buch und er kam und sprach mich an. He said, "That's a very interesting book that you're reading." Und er hat gesagt, das ist ein sehr interessantes Buch, das Sie da lesen. It was written by another American and he has heard about it. Es wurde von einem anderen Amerikaner geschrieben und er hatte von ihm gehört. Then I asked him a question, "What do you do for a living?" Und ich habe ihn gefragt, was machen Sie, um Ihr Brot zu verdienen? He said to me, "Well, I'm here paid by you as a taxpayer of New Zealand." Also ich bin hier bezahlt von Ihnen als Neuseeländer mit Ihrem Steuergeld. Um ihre Regierung, zu coachen, wie man das Verhalten von Menschen ändert. Vor allem von Gefangenen. So I said to him, and he tell me all sorts of things. Anyway. Und er hat mir dann alles Mögliche erzählt. And I said, "Well, can I ask you a very simple question?" Und ich habe ihn gefragt, darf ich Sie was ganz Einfaches fragen? Is it working? Funktioniert's? Can you tell me honestly, is it working? Können Sie mir ganz ehrlich sagen, funktioniert das? He said, "Do you want a politically correct answer?" Und er hat gesagt, wollen Sie eine politisch korrekte Antwort? Or you want the truth? Oder wollen Sie die Wahrheit? I said, "Give me both." Und ich habe gesagt, na geben Sie mir beides. I want to know the difference. Ich hätte gerne den Unterschied gehört. He said, "If you want a politically correct answer, it's not working at all." Also wenn Sie eine politisch korrekte Antwort haben wollen, es funktioniert überhaupt Many nicht. Of the prisoners that he have met are reoffending over and over again. Also viele der Gefangenen, die er getroffen hat, die werden immer wieder rückfällig. But if you really want a political answer, that is, he said yes. Aber wenn Sie eine politische Antwort wollen? Then I said to him, "Well, can I give you just a little comment?" Also darf ich Ihnen ein kleines Feedback geben, einen Kommentar dazu? This is a preacher telling a man who got two PhDs, you know, two doctorate degrees, a little advice. Also ein Prediger, der einem Mann mit zwei Doktortiteln einen kleinen Ratschlag gibt. And I said this to him. Und ich habe ihm Folgendes gesagt. It's impossible for you to change the heart. If it's not, it's impossible to change human behaviors. Es ist unmöglich, das menschliche Verhalten zu verändern. Until you change people's hearts, until you change people's beliefs. Bevor man nicht den Glauben eines Menschen verändert. And it's impossible to change people's beliefs. Und es ist unmöglich, den Glauben eines Menschen zu verändern. Until you change their heart. solange du nicht ihr Herz veränderst. And und es ist vollkommen unmöglich für sie und für mich, das Only Herz God zu verändern. Has the power to change the heart. Nur Gott hat die Macht, Herzen zu verändern. He was very impressed with that. He said, "Can I write that down?" Und er war sehr beeindruckt davon. Er sagte, darf ich mir das aufschreiben? I want to quote that on my next seminar. Ich möchte das bei meinem nächsten Seminar zitieren. I said, "You can write anything down, but don't leave the God part out." Sie können alles aufschreiben, aber lassen Sie das mit Gott nicht weg. I said, "If you leave God, you'll miss the whole thing." Wenn Sie das mit Gott weglassen, dann hat das Ganze keinen Sinn. Wir brauchen dieses Gefühl von Hoffnung, dass Gott es tun kann. Because Nehemiah had a tremendous hope in God. Weil er Nehemiah auch eine unglaubliche Hoffnung in Gott hatte. But he knew exactly what he needed. Aber er wusste genau, was er brauchte. This man knew exactly what he needed. Dieser Mann wusste genau, was er nötig If you hatte. Go to those verses, I believe it's in chapter 2, verse 7 and 9. Wenn ihr ins Kapitel 2, Vers 7 und 9 seht, the Bible talks about Nehemiah asked for protection. Spricht der Nehemiah davon, dass er Geleit braucht, Schutz braucht. He asked for the timbers. Er braucht Holz. He asked for everything. Er bittet eigentlich um alles. Now listen, this is a Jew asking an Arab for help. Das ist also ein Jude, der einen Araber fragt, ob er ihm helfen könnte. In the modern time, it doesn't work. In modernen Zeiten würde das nie funktionieren. Well, if you're not a Christian, that is. If you're not a Christian, it doesn't work. Also, wenn du kein Christ bist, dann funktioniert das nicht. And the equivalent of that in our time today is just like the next prime minister of Israel. Und das Äquivalent heutzutage wäre, wenn der Premier von Israel asking the prime minister of the Palestinian, dem Premierminister der Palästinenser, he said, "I'm going to destroy this thing here." Sagt, ich möchte das hier zerstören. And I'm going to build up a new one. Und ich möchte etwas Neues errichten. And I'll send you the bill. Und ich schicke Ihnen die Rechnung. Is that okay with you? Geht das in Ordnung mit Ihnen? Because the Bible says to me in verse 8, and this is what I want to finish off with. Weil die Bibel sagt in Vers 8, und damit möchte ich schließen. Because the good hand of God was upon him. Weil die gute Hand Gottes mit ihm war. The king granted his request. Hat der König seiner Bitte stattgegeben. Friends, it doesn't matter whether it be a non-Christian, whether it be an Arab or Jew. It doesn't matter. Und Freunde, es macht nichts, ob das ein Nicht-Christ, ein Araber oder ein Jude ist. God will provide. Gott wird Vorsorge treffen. He is able to provide far beyond that you and I can ever imagine. Er kann Vorsorge treffen über alles hinaus, was wir uns vorstellen Because können. Because the Bible says. Weil die Bibel sagt. The king gave everything that Nehemiah asked. Der König gab ihm alles, worum Nehemiah gebeten hatte. He doesn't have to. But he did. Er hätte es nicht tun müssen, aber er tat es. Why? Warum? Because God was with him. Weil Gott mit ihm war. And that same God is the same yesterday. Und der gleiche Gott ist der gleiche gestern, today, heute and forever. Und auch in alle Ewigkeit. Praise God for that. Preist That's Gott the God that you and I trust. Das ist der Gott, in den du und ich, in den wir vertrauen. The broken lives that I'm talking about today. Die zerbrochenen Leben, über die ich heute Abend spreche. It's not the buildings. Es geht nicht um Gebäude oder die Mauern Österreichs, but the broken marriages, sondern die zerbrochenen Ehen, the broken lives of young people, das zerbrochene Leben von jungen Menschen, the broken children who doesn't have any parents, die gebrochenen Kinder, die keine Eltern mehr haben, the broken lives of the people in this country who are heading to eternity without Christ. Das gebrochene Leben von all den Menschen in diesem Land, die der Ewigkeit ohne Christus entgegengehen. Das sind die Mauern, that require our serious attention for repair. Denen wir uns wirklich widmen müssen. And the challenge that you and I need to take up is this. Und die Herausforderung, die wir ergreifen müssen. Are you available? Bist du bereit? To be in the team of people who prepare to repair those broken walls. In dem Team zu sein, in dem Team, das diese Mauern wiederherstellt. Let's pray. Lasst uns beten. Lord, it is so good to know that you loved us so much. Herr, es ist so gut zu wissen, dass du uns so sehr geliebt hast. And you have called each one of us. Und dass du jeden einzelnen von uns gerufen hast. To be part of what you are doing. Ein Teil zu sein in dem, was du wirkst. Lord, whether it be evangelism. Herr, ob es Evangelisation ist. Or discipleship. Oder Nachfolge. Or pastoral work. Oder pastorale Arbeit. Or even the ministry of a prophet or an apostle. Oder vielleicht der Dienst eines Propheten oder Or the ministry of the teacher. Oder eines Lehrers. One thing that we are certain tonight. Eines sind wir uns sicher heute Abend. That you are the God who called and gifted us. Dass du der Gott bist, der uns gerufen und begabt hat. For a reason and for a good purpose. Aus einem guten Grund und für einen guten Zweck. Lord, here in Austria. Herr in Österreich. And on all over the world. Und weltweit. Are broken lives. Gibt es gebrochene Leben. Are broken marriages. Kaputte Ehen. Are broken walls of families. Zerbrochene Mauern von Familien. Split up because of divorce. Getrennt wegen Scheidung. Are broken young people because of drugs and alcohol. Gebrochene junge Menschen wegen Drogen und Alkohol. Are broken up because of religious ideas. Zerbrochen wegen religiösen Ideen. Lord, help us and make us people. Herr, hilf und mach uns zu einem who Volk, are willing das möchte, to be part of a team of people, das ein Team sein möchte, who are prepared to repair those walls, die diese Mauern wiederherstellen werden. Help us, Lord. Hilf uns, Herr. Thank you for this church. Danke für diese Gemeinde. And their desire to reach people with the gospel. Und den Wunsch, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. And we pray that every effort that they have. Und wir beten, dass jede Anstrengung, die gemacht wird, every endeavors that they have. Dass jede Bemühung, to reach and mend the broken walls of this society. Um die Mauern dieser Gesellschaft wiederherzustellen. They will always have a sense of hope. Dass es immer dieses Gefühl von Hoffnung gibt. That God is able to use them. Dass Gott sie verwenden kann. As a tool. Als Werkzeug. To reach many for Jesus Christ. Um viele für Jesus Christus zu erreichen. Bless us and lead us all. Segne und führe uns alle. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you very much and God bless you. Danke und Gott segne euch.